Dieses Wort ist meiner Seelenspeise, ein Labsal meiner Brust, die Weide, die ich meine Lust des Himmels Vorschmack, ja, mein Alles heiße. Ach, sammle nur, o guter Hirte, uns Arme und Verirrte. Ach, lass den Weg nur bald geendet sein und führe uns in deinen Schafstall.